Tschüss. In der Technik, heute Nacht, war Gundel Blendin. Und wir sind am Montag wieder da, in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis 1 Uhr am Montag. Bis dann, ciao.